die Hungersnot und Rohstoffknappheit, die sich immer verstärken wird. Und das wird natürlich in die reichen Länder immer weiter rein verschieben. Und das ist natürlich natürlich, wenn jemand seine Familie nicht mehr ernähren kann, dass er dahin geht, wo es würde jeder von uns genauso kann. Würde jeder Richtig. Von uns genauso machen. Genau. Stefan, ich bin froh, dass du noch dran gekommen bist und deine Meinung gesagt hast. Vielen, vielen Dank und alles Gute wünsche ich dir. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Volker Tacke und morgen Freitag Nacht sind wir natürlich auch wieder hier, auch mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio ans Live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Tschüss.